Das hier hört zu. Wenn Kinder Gamer werden, was Besseres gibt es nicht. Und Mama kommt rein. Geh doch mal draußen spielen. Der kleine Manfred, gehör nach draußen. Ganz der Papa! OMG? Aber so ist es richtig. Die alte Nervensäge kommt in den Garten, wo Manfred ist. Zu Manfred. Dein Ernst? Ja, Mama. Ja, ich spiele draußen, guck mal. Ganz der Vater, der 5 Meter weiter im Teich sitzt und einen Controller in der Hand hat. Der kleine Manfred sitzt unter einem Baum und hat den Flatscreen rausgetragen und seine Xbox angeschlossen. Socken! Socken! Mama, ich zocke draußen! Kann man machen, der Kleine ist draußen, er wird sicher ein Profi-Gamer. Und später spielt er in einer E-Sport-Mannschaft. Manfred Kleiner, weiter so! Wir sind Gamer, wir werden E-Sportmann, wir sind Gamer. Wir werden E-Sportler, wir sind Gamer. Wir werden E-Sportler, wir sind Gamer. Wir werden E-Sportler. Manfred schreit wütend auf einmal ins Headset. Ich werde später einen Manta fallen, du No! Scheiß auf GTI, Bro! Manfred wird E-Sportler! Und fährt einen Opel Manta, das ist sein Traum. Socken! Sochen! Ohne Socken! Oder der Opel Manta, denn bekommt Manfred, wenn er 18 ist. Wir sind Gamer. Gaming ist Leben und im Garten ist seine Hydri und eine Blue Plant. Was würde Manfred, der Gamer, damit wohl machen? WTF! Mama ruft rüber. Möchtest du dann auch einen Fuchsschwanz zum 18. haben? Ja. Zeigt auf seine Mantaletten, Sohnemann, das sind dann deine. Ah! Gamer! Ah! Da kommt die kleine Schwester raus, ein Gameboy in der Hand und geht zu Papas Mantaletten rüber und pinkelt da rein. Guck mal, hab schon mal reingepinkelt wie im Film, Papa. What's the fuck?